Erstens die Nacht und der Anfang. Josh. Ich hörte Motoren, Schritte, dann wurde es kalt. Kälter als die Nacht draußen. Josie. Im Wagen hielt ich Joshs Hand. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns. Zeitzeuge, Ehepolizist. Ich sah zwei Gesichter im Rückspiegel eines schwarzen Wagens. Für Sekunden. Es waren Kinderaugen. Josh. Ja, ich habe zurückgeschaut. Vielleicht hoffte ich, jemand sieht uns. Entführerfigur. Dein Zuhause ist jetzt hier. Josh, Kinderdarsteller. Ich will nach Hause. A, die Isolation und das Überleben. Josh. Der Bunker roch nach Rost und Erde. Ich träume ihn noch immer. Josie. Ich zeichnete Blumen an die Wand. Jede Blume war ein Tag. Aber irgendwann ging mir die Wand aus. Verfassungsschutzmitarbeiter. Wir fanden Ritzungen. J plus J. Eine Sonne. Ein Vogel. Zeichen der Hoffnung. Jugendliche als Josie. Und ich erinnere mich an deine Hand. Die einzige Wärme. Jugendlicher als Josh. Ich erinnere mich an Kälte, mehr nicht. Josie. Ich fragte oft, warum wir? Niemand antwortete. Josh, Tagebuchauszug, 1989. Man versprach uns, dass es bald vorbei sei. Aber bald dauerte Jahre. Drittens, die Geopolitik und die Suche. Historiker? Kinder zu entführen. Das war nicht nur ein Verbrechen, es war ein Statement. Die Botschaft lautete, nichts ist sicher. Ex-CIA-Analyst. Wir wussten von Schneeglöckchen, aber wir wussten nicht, wie viele Kinder darin gefangen waren. National Geographic-Zitat, Josh. Die Flugzeuge donnerten über uns hinweg. Wir wussten nicht, ob sie uns suchten oder uns transportieren sollten. Josh. Moskau war für uns nur ein Wort, aber sie flüsterten es wie eine Drohung. Vanity Fair-Zitat, Josie. In Berlin sah ich die Mauer. Ich dachte, wir sind genauso eingesperrt wie die Stadt. Josie. Wir wurden zur Propaganda gemacht, aber niemand fragte, ob wir auch Menschen sind. LAPD-Ermittler im Film. Es sind Kinder, keine Schachfiguren. US-Ermittler, Reenactment. Immer wieder tauchte RAF auf, doch man riet uns, die Spur nicht zu verfolgen. Zu politisch heiß, hieß es. Ermittlerfigur. Sagen Sie mir, wo die Kinder sind. RAF-Sympathisantin, Film. Die Kinder sind längst Legenden. Ihr sucht Geister. Vierten, die Akten und das Echo. Josh. In den Akten bin ich nur Subjekt A. Aber mein Herzschlag war kein Code. Josie. Jede Akte hat Lücken. Wir sind diese Lücken. Josie. Damals habe ich verstanden, dass Zuhause ein Wort ist, das man einem wegnehmen kann. Josie-Figur, Dialog. Ihr kämpft um Ideale, aber wir zahlen mit Albträumen. Mädchen, später im Film. Wir sind nicht Sie. Wir sind, was von ihnen übrig blieb. Junge, später im Film. Und das ist genug, um zu brennen. Josie. Die Stimmen der Entführer. Ich höre sie noch, wenn Türen zuschlagen. Josh. Manchmal glaube ich, dass unsere Stimmen im Bandrauschen verloren gingen. Dass niemand uns wirklich hörte. Time Magazine, Zitat, Josh. Wir waren zwei Kinder im Auge eines Sturms. Aber niemand sah den Sturm, nur uns. Josie. In den Gerichtsakten steht kein Laut. Aber in mir schreit es noch. Fünften, der endgültige Nachhall. Rolling Stone, Zitat, Josie. Sie machten Lieder über Freiheit, während wir eingeschlossen waren. Das war der grausamste Widerspruch. Josh. Wir sind nicht Zahlen, nicht nur ein Plan. Josie. Wir sind die Front, wir sind das Ziel. Josh Figure. Wenn ihr uns nicht befreit, werden wir selbst zu euren Schatten. Josh. Manchmal denke ich, der Kalte Krieg war in Wahrheit in uns beiden. Wir waren die Front. Josh. Wir tragen Narben, wir tragen Wunden. Josie. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns. Josie und Josh, überlagernd, leiser. Wir sind nicht Legenden, wir sind nicht Schatten. Josh. Die Nacht vergeht, der Morgen schweigt. Josie. Doch Hoffnung durch die Ritzen steigt. Nur noch ein sehr leises, atmendes Flüstern. Josh. Wir sind noch da. Josie. Wir sind noch hier.